Einsicht. Jeder Mensch macht eigene Erfahrungen. Jeder Mensch hat ein ihm zu eigenes Potenzial. Dieses kann er dafür einsetzen, um für sich und andere eine verträgliche Situation zu erhalten. Er kann durch seine Tatkräfte sein Dasein gestalterisch einsetzen. Durch sein Bedenken des Gegebenen kann er jene dabei entstandenen Erfahrungen auswerten und somit einen Zugang zur sinnlichen Subjektivität von sich selbst aufrechterhalten. Diese benötigt er, um als Person einmal eine ausreichende Ich-Kraft freisetzen zu können. So wird er um seine Existenz etwas in Erfahrung bringen. Dabei wird er es wahrscheinlich auch erlernen, sich aufgrund einer eigenen Virtualität zu emanieren.